Zeit. Doch bei jeder Rose, die sie bricht, rollt eine Träne, ihr Bohren am Getier. Warum weinst du, holde Kästnerfrau? Weißt du, um die Veilchen dunkelblau? Oder um die Rose, die du brichst? Ach nein, um diese wein ich nicht. Liebe hast du nicht mehr im Gehirn, darum hat die Blumen du geblecht. Ach so, gib mir, holde Kärtnerfrau, einen Strauß von Veilchen dunkelblau.